WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute 0800 220 5050 oder ihr mailt domian@wdr.de. Und jetzt kommt was ganz Dolles, sage ich euch. Und dazu nur einen Satz vorab. Ihr, das Publikum dieser Sendung, seid großartig. Herzlich willkommen, Katrin. Hallo, Jürgen. Hallo, Katrin. Wir beide haben gestern miteinander gesprochen. So ist es, genau. Und du hast gestern hier angerufen und hast gesagt, ich muss morgen, also am Freitag, ins Gefängnis. So ist es. Weil ich noch ein paar hundert Euro Schulden habe. Aufgrund einer komplizierten Geschichte, die wir jetzt gar nicht aufrollen müssen nochmal. Genau. Du konntest das nicht zahlen und du hast gesagt, du musst ins Gefängnis für so und so viele Tage, 20 Tage, glaube ich. Ja, genau. Und musst für diese Tage auch deine Emma, deinen geliebten Hund, abgeben. So ist das, genau. So, daraufhin gab es eine Riesenresonanz. Wir haben über 100 Mails bekommen mit Hilfsangeboten an dich. Mhm. So, jetzt beschreib mal, was passiert ist. Ja, also die Sendung Warum, und dann meldete sich eine Redakteurin von dir. Die Maike Wöhler, genau. Genau. Und sagte, sie wird hier gerade zugemailt im Prinzip, genau, mit Mails für mich. Ja. Und die wollen mir helfen. Ja. Und ich war sprachlos. Ich konnte gar nichts sagen. Ich saß hier und habe mit den Tränen gekämpft. Ja. Ich auch. Wir haben uns so gefreut. Und ja, und dann hat sie mir ein paar Nummern durchgegeben. Mhm. Und eine so wahllos rausgegriffen, habe angerufen. Und noch in der Nacht dann, ne? Frühen Morgenstunden, ja. Mhm. Und da meldete sich die Ingrid. Mhm. Und ich habe dann gesagt, ja, Ingrid, was könntest du mir denn zu meinen massiven Schulden von 284 Euro dann dazugeben, dass ich da im Prinzip das vielleicht umgehen könnte, hinter schwedische Gardinen zu wandern? Und dann sagte die, wie was dazugeben? Ich zahle dir das. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ich konnte das gar nicht glauben. Ich habe gesagt, nee, das kann ich nicht annehmen. Ich wollte auch mit der Sendung gestern nicht betteln. Ich wollte es mir einfach nur von der Seele reden. Ja, das habe ich wirklich auch gemerkt. Da war auch kein Hintergedanke bei. Du wolltest einfach mal gar sprechen nicht. Und die Seele, ja, erleichtern. Ja, und ich habe vielleicht mitgerechnet, dass vielleicht einer anruft und sagt, ich hole den Hund so lange. Das, ja, wäre ja schon für mich eine Erleichterung gewesen, wenn die nicht ins Tierheim gemusst hätte. Ja. Aber dass dann so viele Leute anrufen und sagen, wir wollen dir helfen. Ich kann nur sagen, du hast gesagt, tolle Leute da draußen. Ich, ja, kann nur sagen, ohne solche Menschen, ja, wie wäre die Welt da so arm, ja. Und ich sag dir, ich freue mich da wirklich sehr drüber. Es gab immer wieder mal solche Aktionen hier, wo unser Publikum ganz unkonventionell und ganz schnell reagiert hat und dann sehr Gutes angerichtet hat oder ausgerichtet hat. Wie ging es dann weiter? Du solltest um 11:30 am Vormittag abgeholt werden von der, genau, Polizei. Ja, ich hatte dann schon soweit alles fertig gemacht, Kulturbeutel gepackt, die Emma dann schon so ein bisschen zusammengeräumt, weil sie ja dann doch ins Tierheim eigentlich gemusst hatte. Aber ich hatte ja von der Ingrid dann gesagt bekommen, also wir kümmern uns. Und auch nochmal an den Thomas, das ist der Sohn von der Ingrid, nochmal liebe Grüße. Der hat sich dann telefonisch auch noch so ein bisschen reingeklingt. Ach, die haben, die dann haben das Geld direkt bezahlt? Die haben bezahlt? Das geklärt, ja. Die haben das mit der Polizeiinspektion hier bei mir zu Hause geklärt. Da musstest du dich gar nicht um kümmern. Gar nichts. Ich habe mich gar nicht mehr gekümmert. Ingrid hat das alles von sich aus zu Hause geregelt. Ingrid, du Goldschatz. Ehrlich, also ja, ohne Menschen wie die Ingrid. Ja, ich kann gar nichts anderes sagen. Ja, also es ist unglaublich. Ja. Bekamst du dann irgendwann einen Anruf von der Polizei, wir kommen nicht vorbei, oder wie ging das? Und zuerst hat sich die Ingrid gemeldet, aber da war ich nicht zu Hause. Das hat sie dann auf dem Anrufbeantworter gesagt, wäre alles klar, Geld wäre überwiesen, sollten mir keine Gedanken machen. Mhm. Und als um 11:30 keine Polizei hier auftauchte, dachte ich, naja gut, es scheint alles geklappt zu haben. Mhm. Ich habe dann aber noch so bis Uhr ein bisschen gezittert, und um 16 Uhr rief dann der Beamte, der einen Tag vorher da war, um mich abzuholen, an und sagte, wir kommen nicht mehr, Sie haben es ja gemerkt, wir sind eh schon 3,5 Stunden zu spät, das Geld ist super, überwiesen worden, super. Die hat das zugesagt und alles ist in Ordnung. Super, was für eine schöne Geschichte. Ich möchte an der Stelle noch mal kurz sagen, wie gesagt, es sind so viele Angebote gekommen und ich möchte mich hier bei allen sehr herzlich bedanken. Seid bitte nicht böse, wenn wir jetzt nicht jedem Einzelnen eine Dankesmail schreiben. Das schaffen wir alles gar nicht. Im Laufe des Tages sind da noch mehr eingetrudelt. Also großes Dankeschön von uns an euch, die ihr hilfsbereit und spontan reagiert habt. Und ich glaube, Katrin ist die glücklichste Frau in Deutschland heute, was? Total. Und ich kann nur sagen, wer einen Hund hat, der weiß, was ich jetzt hier habe. Ich habe die Emma im Arm liegen und sie lächelt. Katrin, und sie muss nicht weg. Ich freue mich wirklich total. Und ja, ich danke nochmal allen lieb und ich möchte euch alle umarmen, aber es geht halt nur, dass ich Danke sage. Ja, das ist auch sehr schön. Jetzt genieß deine Freiheit und wir hoffen, dass du nie wieder in solche Bredouille gerätst, in die du unverschuldet gekommen bist, wie du es gestern ja beschrieben hast. Ne? Ja, genau. Den ganzen Team Dom, Jürgen, nochmal liebe Grüße. Ihr habt euch auch sehr bemüht und Dankeschön, toll. Sehr nett. Alles Gute, Katrin. Ich danke dir, Jürgen. Tschüss, bis ciao. Dann. Tschüss. Tschüss. Das ist super. Da kann man mit einem guten Gefühl ins Wochenende gehen, wenn so etwas so geklappt hat. Vielen Dank. So, jetzt machen wir mit der normalen Sendung weiter und hier ist Monika und Monika ist 56. Guten Morgen, Monika. Ja, guten Morgen, Domian. Liebe Monika, um was geht's bei dir? Ja, erstmal vorab freue ich mich auch natürlich für die Vorrednerin. Für die Katrin. Mich hat das auch die ganze Nacht beschäftigt und war da auch ganz interessiert drüber und habe das meinem Mann erzählt. Mhm. Und ich finde das so toll, dass sich das so aufgeklärt hat. Also ich freue mich da auch riesig drüber, weil wir hatten auch 18 Jahre einen Hund und ich konnte das nachempfinden, wenn der Hund ins Tierheim, grausam. Ja, also da finde ich das richtig toll. Ja, super. Aber du hast auch noch mit deinem eigenen Thema angerufen. Ja. Ja. Ich stehe vor einer schwierigen Entscheidung. Wie gesagt, ich hatte den Kollegen schon gesagt, ich bin nur 1,56 groß und wiege so jetzt circa 141 Kilo. Mhm. Habe schon selber abgenommen von 156, aber ich habe auch schon mehrere Versuche gemacht. Das ist also jetzt eine kurze Zeit. Das ist schon länger, dieses Gewicht, aber nur so extrem nicht. Und jetzt habe ich mich selber entschlossen und habe vor einem halben Jahr, ich war im Krankenhaus wegen schwerer Depression und habe da im Krankenhaus eine Therapeutin gehabt, die sich für mich eingesetzt hat und hat mir eine Adresse gegeben zu einem Krankenhaus in Witten. Die sind spezialisiert auf übergewichtige OPs, Krankenbetten, Rollstühle und so weiter, Wagen vor allen Dingen. Ja. Weil ich war mal in Gelsenkirchen in einem Krankenhaus. Da habe ich so ein schlimmes Ereignis gehabt. Die hatten auf der Station keine Waage und ich musste da in der Küche runter auf eine Fleischwaage. Oh. Das ist diskriminierend. Schockiert. Das glaube ich. Ich war so niedergeschlagen. Das glaube ich. Die ganzen Kerle rundherum. Ich habe den ganzen Tag nur geweint, weil ich fand das unmöglich. Mhm. Jede Waage geht bis 150 Kilo. Ein Krankenhaus, die mit übergewichtigen Patienten haben, da waren Männer, die waren mehr wie ich und die haben da keine vernünftige Waage. Das war so ein Schockerlebnis für mich. So, jetzt kommst du in ein anderes Krankenhaus. Was aber soll in dem Krankenhaus geschehen? Ein Magenbypass. Ja, oder ein Schlauchmagen, da waren sie sich noch nicht sicher. Und das ist auch schon geklärt mit der Krankenkasse? Nein, noch nicht. Nee. Ich stehe jetzt heute im letzten Gespräch, dass wir das einreichen. Aber die Chancen stehen gut? Ich hoffe es. Also es ist ein 6-Punkte-Plan, den ich aber normalerweise, was ich jetzt erfahren habe von der Ernährungsberaterin, ich hätte diesen 6-Punkte-Plan vor einem halben Jahr Vorbereitung gar nicht gebraucht. Bei meinem BMI-Wert normalerweise hätte ich sofort eigentlich operiert werden können. Da war ich auch ganz enttäuscht, dass ich diese ganze lange Zeit auch noch umsonst eigentlich verbracht habe. Weil das waren so Laufereien, ich muss zum Endokrinologen, ich habe einen Psychologen, den habe ich ja eh, einen Therapeuten, ich musste zum Hausarzt. Ich glaube, dass das sehr lästig ist, aber jetzt ist ja hoffentlich ein Ziel in Reichweite. Ja. Lass mich noch was fragen, Monika, zu deiner Vergangenheit. Hm. Du bist ja 56. Wie viele Jahre oder ja vielleicht sogar Jahrzehnte bist du schon übergewichtig? 30. 30 Jahre. Und ich vermute mal, dass du alles, was man so machen kann, versucht hast zu unternehmen. Ja. Und es hat nie funktioniert. Nein, das ist eher im Gegenteil noch schlimmer geworden. Bist du jetzt, du warst ein bisschen schwerer schon mal, bei 100, über 150, hast du gerade gesagt. War es mal noch höher früher? Nein. Ja. Also ich war, eigentlich ging das immer so bis 120, 130, 126, aber durch diese Depression und dann bin ich am Knie operiert worden, ich habe das Kniegelenk, das ist verfuscht worden da in dem Krankenhaus mit der Waage da. Macht das auch noch? Die hatten vergessen, meine Kniescheibe mit zu operieren, musste ich nochmal alles. So. Und ich habe eh schon so eine Angst vor Ärzten, weil die mich schon so oft niedergemacht haben wegen meinem Übergewicht. Ja, da sind manche Ärzte sehr unsensibel. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Vor allem Frauen gegenüber. Männer, denen sagen sie nicht so viel, weil da haben sie doch ein bisschen mehr Angst vor. Monika, lass uns mal einen Blick in die Zukunft werfen. Wenn hoffentlich diese Operation dann bald stattfindet, was hat man dir gesagt? Auf was kannst du hoffen, sagen wir mal, in einem Jahr? Also ich kann hoffen, dass ich... vor allen Dingen, warum ich es überhaupt mache, ich habe Diabetes. Dass ich wahrscheinlich von dem Tag, wo ich operiert worden bin, vielleicht ein, zwei Tage danach, keinen Diabetes mehr habe. Siehst du, wie toll. Und darum geht's mir ja auch. Natürlich, natürlich. Ich habe selber mitgesehen, wie meine Mama ganz erbärmlich, das habe ich selber gepflegt, 8 Monate lang. Aber nochmal auf die Funde zurückzukommen, was glaubst du, wie viel du in einem Jahr verlieren kannst? Ach, das wäre mir eigentlich egal. Ich denke mal so zwischen 50, 60 Kilo. Mir ist ja hauptsächlich daran gelegen, dass ich wieder beweglich bin, dass ich wieder vor der Tür gehen kann. Wie ist das denn im Moment bei dir mit der Beweglichkeit? Ja, kaum. Ich kann also kaum laufen durch die Depression und durch das Übergewicht gehe ich überhaupt nicht mehr raus, wenn man geht einkaufen. Ich gehe also nur Arztbesuche, die ich unbedingt machen muss. Und da habe ich eben jetzt das zweite Problem. Ich habe oben im Kiefer durch den Diabetes alle Zähne gezogen bekommen. Jetzt kann ich das Gebiss nicht tragen. Und bei der Operation, die ich jetzt habe, den Magenbypass, muss ich gut kauen. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich stehe vor so einem Desaster. Ich weiß. Warum kannst du das Gebiss nicht vorher restaurieren lassen oder ein neues Gebiss dir anschaffen, bevor du zur Operation gehst? Ja, das habe ich ja. Ich bin ja dabei, aber ich habe einen zu kleinen Kiefer. Und der Zahnarzt meint, das hält vielleicht so nicht. Da muss er sich anstrengen, dass es hält. Das ist ja wichtig. Ja, auch mit Haftcreme oder so. Ja, und da bin ich natürlich auch, weil ich weiß ja, was auf mich zukommt. Ja, ja. Ich war ja so mit beschäftigt mit der Operation. Aber Monika, das lass dich erstmal nicht runterziehen mit diesen Zähnen. Da muss der Zahnarzt irgendeine Lösung finden. Das wird schon gehen. Denn das ist so wichtig für dich, die Operation. Und ich glaube, du wirst nach einigen Monaten dich wie ein neuer Mensch fühlen. Ja, ich freue mich da ja auch richtig. Das glaube ich. Ne? Wenn man Jahrzehnte daran gelitten hat und auch Diskriminierung hat aushalten müssen und all das, was du gerade beschrieben hast, ist das ein Schritt ins Licht, ins neue Leben. Weil die haben ja auch alle gesagt, das würde ich nicht mehr schaffen alleine. Ja, genau. So einem Gewicht geht nichts mehr anders. Und die haben sogar auch gesagt, im Krankenhaus da in Wieden, die haben sogar gesagt, ich hätte das schon viel eher machen sollen. Aber meine Hausärztin war nicht dafür. Die hat immer gesagt, durch die Depression würde ich das nicht bekommen, die Operation. Dann hat sie mir gesagt, als ich so um die 120 oder was war, ich hätte viel zu wenig Gewicht. Da würde ich noch gar nicht für landen. Ja, das ist eine Hausärztin, ja, pervers. Ich kann doch nicht zunehmen, nur damit... Natürlich nicht. Also, Monika, ich drücke dir die Daumen, dass das alles gut klappt mit der Operation. Das auch. Dass du es gut überstehst. Und vor allem, dass die Kasse es genehmigt. Und dass die Kasse, aber so wie du das ja schilderst, also müsste es ja mit dem Teufel zugehen, wenn die das nicht dulden würden. Das hoffe ich. Wir drücken dir alle die Daumen. Danke. Und wenn du wieder ein bisschen fit bist und alles hinter dir hast, meldest du dich nochmal. Mache ich. Sehr gerne, freue ich mich. Dankeschön an dich, dass ich mit dir sprechen konnte. Gerne. An deinem Team, ja? Sehr gerne. Wir drücken die Daumen. Alles Gute. Melde mich, ja? Ja, gut. Okay. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, schon geht's weiter mit Martin. Martin ist 54. Guten Morgen, Martin. Guten Morgen, Dorian. Hallo, Martin. Was ist dein Thema? Das ist das Thema, vom Mittwoch schweigen zu müssen. Es ging darum, dass meine Frau, die 21 Jahre älter war, als sie 70 wurde, das war 2008, als Alzheimer bekam und ich das nicht wusste. Und dann habe ich sie noch 3 Jahre zu Hause gepflegt. Moment, oh. Du wusstest das nicht, dass sie Alzheimer bekam? Ich wusste nicht, was auf mich zukam. Achso, aber du wusstest, dass sie die Erkrankung hatte? Nee, auch nicht. Auch nicht? Nein, ich hatte da mit unserem Hausarzt gesprochen und der hat mich da etwas im Regen sitzen lassen. Ich bin da nach und nach hintergekommen, nachdem ich mit meiner Frau beim Neurologen war und das hat sich dann so nach und nach herausgestellt und die Unterstützung meines Hausarztes war gleich null. Meine Frau hatte es auch nicht so mit den Ärzten und dann habe ich das zu meiner zusätzlichen beruflichen Belastung, habe ich es noch zu Hause gelassen, habe es versucht mit Pflegediensten. Nachdem du das dann gewusst hast, nach einer gewissen Zeit, ja, hast du dann mit deiner Frau darüber gesprochen? Die hat das nicht wahrgenommen, die hat das abgelehnt und aufgrund, dass sie nur mal 21 Jahre älter war wie ich, wollte sie das auch nicht wahrhaben, aber ich habe eben gemerkt, dass sich das Persönliche ändert und der ganze Charakter und gut. Und eine schwere Zeit. Ja, es fing dann so irgendwann mal damit an, dass ich mich am Frühstückstisch nicht mehr kannte. Und irgendwann bin ich dann so unter Druck gesetzt worden, auch von meiner Familie, dass ich die in die Psychiatrie einweisen musste. Von deiner Familie? Wer war deine Familie? Meine Mutter und meine Geschwister und mein Vater. Die haben dich als erwachsener Mann unter Druck gesetzt? Die haben einen Termin gemacht, weil meine Frau leider nachher auch aggressiv wurde mir gegenüber. Gut, das also, passiert manchmal bei diesen Erkrankungen. Das ja, stimmt. Ich konnte sie also nicht mehr tagsüber alleine lassen. Du hattest ja zum Thema Schweigen angerufen. Ja, warum? Und das Schweigen war eben so, ich durfte ihr eben nichts sagen. Ich wusste natürlich an dem Tag, wo ich sie in die Psychiatrie gebracht habe, dass sie wohl nicht mehr nach Hause kommt. Ach so. War sie denn da noch, in gewisser Weise manchmal klar, dass sie es hätte verstehen können, wenn du es ihr vorher gesagt hättest? Weiß ich nicht. Man hätte was machen können, wenn sie mitgearbeitet hätte, aber das war eben nicht so. Und also, dann bist du mit ihr in die Psychiatrie gefahren, ja, wohl wissend, dass du sie nie wieder da rausholen wirst. Mir war schon klar, dass sie wohl nicht mehr nach Hause kommt. Was hast du ihr denn gesagt, weswegen ihr da in diese Krankheit... Zum Untersuchen. Ich bin da auch jeden Tag hingefahren und wir haben das wirklich ausgefochten, bis zum geht nicht mehr. Auch ist sie mir gegenüber handgreiflich geworden, auch dem Personal gegenüber. Ich bin mal einmal abends gekommen, da hat man sie am Bett fixiert, weil sie eben auch aggressiv war. Hat sie dir denn dann irgendwann in einem hellen Moment noch Vorwürfe gemacht, dass du ja, sie... Ja, sicher. Es gibt hier Protokolle, wo sie mir Vorwürfe gemacht hat und ich das mit ihr ausgefochten habe. Du hast dann mit ihr gestritten darüber? Ja, ja. War sie denn da, konntest du sie da noch erreichen und erklären? Ja, ich habe sie versucht zu erklären, aber sie... war da etwas anderer Meinung. Nur nach den 6 Wochen ist sie eben ins Pflegeheim gekommen, in ein geschlossenes. Und da bin ich eben auch jeden Tag hinmarschiert, auch wenn es der Pflegeleitung nicht immer ganz gepasst hat. Von dem Tag der Einweisung in die Psychiatrie bis das Pflegeheim, dann bis zu ihrem Tod. Wie lange hat das noch gedauert? 1,5 Jahre. Als sie dann in das Pflegeheim kam, da war ja nochmal ein Ortswechsel. Das ist ja für kranke Menschen schwierig. Ja, das war ein Ortswechsel und da ging es eben auch weiter mit Vorwürfen. Ich will nicht mehr und... Sie wollte zurück nach Hause? Ja, sie wollte auch nicht mehr leben, weil sie eben nicht verstanden hat, warum sie hier ist. Also ich bin jeden Tag gekommen, solange ich das geschafft habe. Es gab auch Tage, wo ich es nicht geschafft habe. Und dann, da meine Frau eben Eigentum hatte, musste ich alles verkaufen, um das halten zu können. Und auch das muss ich ihr verschweigen. Weil ich wusste, dass... Wobei sie da wahrscheinlich schon so krank war, dass sie es gar nicht mehr hätte verstehen können. Nein, aber es war eben so, wir haben sonst eben alles gemeinsam gemacht. Das Haus gehörte ihr, es war juristisch geregelt durch Testamente, wenn was ist, dass der eine für den anderen verfügen darf. Jetzt ist sie seit einigen Jahren tot. 1,5 Jahre. 1,5 Jahre tot. Und wenn du jetzt zurückschaust auf diese traurige Endzeit eurer Beziehung, wie stehst du zu dieser Zeit? Glaubst du, dass du alles richtig gemacht hast? Ich würde es hoffen. ich würde es genauso machen. Mhm. Ich würde es genauso wieder machen. Mhm. Mein Vater, mittlerweile 87, hat auch Alzheimer. Wir fangen also wieder von vorne an. Ach du. Ja, ja, im Laufe unserer, wir waren also 26,5 Jahre verheiratet. Die Silberhochzeit haben wir auch im Pflegeheim gefeiert. Ich würde es genauso machen. Mhm. Das, was mir geholfen hat, ich gebe auf und zu, an diesem Tag, wo ich meine Frau eingewiesen habe, am 7. Dezember 2010, ist mir im wahrsten Sinne des Wortes der Boden unter die Füßen weggezogen worden. Mhm. Und ich knapp's eigentlich heute noch dran. Auch noch 1,5 Jahre nach dem Tod. Also doch ein bisschen zwiegespalten. Ich knapp's immer noch dran, ja. Naja, ich zuckte gerade so ein bisschen zusammen, als ich hörte, dass deine Familie dich unter Druck gesetzt hat. Nein, nein, weil ich davon ausgegangen bin, in guten und in schlechten Tagen, ja, man bringt ja einen nicht ins Altenheim, ja, auch nicht in die Psychiatrie. Nun hat sie ja eine schwere Leidenszeit gehabt, das ist ja eine furchtbare Erkrankung. Als sie dann gestorben ist, bei aller großen Trauer und Verzweiflung, gab es auch einen Moment der Erleichterung bei dir, dass du gedacht hast, sie hat's geschafft? Jein, jein. Meine Frau ist, ich bin noch 12 Stunden vor ihr gewesen. Ja, am nächsten Tag. Ich habe gemerkt, dass es nicht mehr lange dauert, aber 12 Stunden dann bin ich abends noch bei meinen Eltern gewesen, mhm, weil zu diesem Zeitpunkt auch die Krankheit von meinem Vater schon am Fortschreiten war. Mhm. Ja, morgens um 9 Uhr ging dann mein Mittagstelefon. Ich sollte mich mal auf die Socken machen, und zwar ganz schnell. Mhm. Es wäre von größter Notwendigkeit. Ja, ich wusste aber, was los war. Ja, ja, versteht man das, ja. Ja, dann ist meine Frau eben morgens die... Das, die ganze, wenn ich die Akten lese, ich verstehe es immer noch nicht. Meine Frau hatte Wasser in den Beinen und hatte Stutzstrümpfe an und die waren da plötzlich weg. Dann hieß es, ich hätte die mit nach Hause genommen, mhm, und dann... Mhm. Habe ich gesagt, da mussten neue bestellt werden. Also als du zu ihr kamst, war sie da schon verstorben? Ja. Ja. Mhm. Also als ich zu ihr kam, war sie eine Stunde verstorben. Da saß die Kriminalpolizei vor dem Zimmer. Ich durfte nicht rein, mhm, weil auch die Heimleitung sich heute absichern gegen Fremdverschulden. Ach so. Und ja, wer hat die Strümpfe ausgezogen zum Beispiel? Nein, die waren ja nicht mehr da. Das war Wochen vorher und dann hatte sich so eine Lymphe wohl gebildet und die ist bis ins Herz gegangen. Und meine, mhm, Frau ist morgens um 9 Uhr mit Rückenschmerzen wach geworden. Die hatte schon Tage, Wochen vorher Schmerzen, mhm, die war auch nicht aber, mehr anstrengend. Aber die Polizei hat das dann geklärt? Ja, ja, dass also die, mhm, ja, dass keine falschen Medikamenten verabreicht wurden. Ach so, keine, ah, ja, verstehe. Ja. Mhm. Ja, und dann, ja gut. Martin, das tut mir leid, was du da mitgemacht hast. Und jetzt machst du es nochmal mit deinem Vater. Das ist eine harte, ja, Lebensprüfung. Mit meinem Vater fahre ich hier einmal oder zweimal die Woche. Da ist es der Abstand. Es ist etwas anderes, ob es Eltern sind. Ja, trotzdem, man ist konfrontiert. Aber, ja. Oder ob es die eigene Frau ist, wenn sie das jeden Tag mitkriegen. Also, dann wünsche ich dir jetzt für die Zeit, es ist dein Vater, ist auch eine schwere Belastung, wünsche ich dir alles Gute und viel Kraft und dass du da jetzt auch durch die Zeit durchkommst. Ich wünsche dir auch alles Gute, passt auf euch auf, dass da an euch nichts rankommt. Ne? Vielen Dank, Martin. Alles Gute von Herzen. Und bleib gesund. Tschüss, ciao. Tschüss. 1:23 haben wir und jetzt bin ich verbunden mit dem Michael und der ist 46. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Michael. Michael hier. Erst muss ich dir sagen, meine Frau, als sie noch gelebt hat, war ein großer Fan von dir. Ja. Und sie wollte dich auch mal persönlich kennenlernen, bloß hat sie das nicht mehr geschafft. Deine Frau ist verstorben. Ja. Wann? Die ist am 8.11.2010 verstorben. Ja. Und zwar schwer. Sehr schwer. Also sie hatte Krebs, sagst du? Die hatte Elephantiasis. Was ist das? Gewebewasser in die Beine, das sind die Lymphe verstopft, dann kann das Gewebewasser nicht mehr raus. Mhm. Da wurde die Füße immer dicker. Mhm. Und dann hat sie eine Wundrose noch gekriegt. Mhm. Und das hat man behandeln müssen. Und dann hat sie zu viele Medikamente gekriegt. Ja. Und die Henny ruft die Leber geschlagen, hat sie Leberzirrhose, für C im Endstadium davor tragen. Die Leber hat ihn gestreut in die Lunge. Dann hat sie Lungenkrebs gehabt. Die Lunge hat gestreut in die Blase, hat sie 5 bösartige Karzinome drin gehabt. Ach Gott. Und die Blase Gott. Hat gestreut in den Darm. Dann hat sie noch einen Darmkrebs dazu gekriegt. Zum Schluss Darmverschluss, da sind die Füße aufgeplatzt, ist das Krankenhausvirus, nein, dann war es vorbei. Mein Gott, was für eine Leidenszeit. Die hat 3 Jahre. Domian, ich sag das ganz ehrlich, wenn du abends auf der Couch sitzt und deine Frau sitzt im Sessel und du siehst sie 3 Jahre lang leiden und kannst nichts machen, das zerbricht dich. Ja, das zerbricht, das glaube ich. Das glaube ich. Und ungeheuer. Also was du gerade geschildert hast, ich erahne das, was ihr mitgemacht habt. Das ist ungeheuerlich. Oh ja. Ungeheuerlich. Ich weiß noch ihre letzte Worte. Das war so, sie hat ja die letzten Tage bloß noch vom Morphium gelebt. Die hatte nichts mehr gegessen, nichts mehr getrunken. Die hat nichts mehr zu sich nehmen können. Ja. Und dann sagt sie, sind die halt, die, ich habe am Tag vorher habe ich mir ein Bettknife stellen lassen in ihr Zimmer, weil ich gewusst habe, es ist soweit, wenn du jetzt heimgehst und du stirbst, das zeigst du nie, weil du gesagt hast, du bist drauf, wenn sie stirbt. Ja, und dann haben sie mir ein Bett eingestellt. Montagmorgens um 10 Uhr kam die Schwester, wollte sie sauber machen und so. Dann hat sie wieder geschrien vor Schmerzen. Ich sagte, sie, probiere das bitte in 2-3 Stunden nochmal. Ja. Gäbe jetzt aber was gegen die Schmerzen. Dann hat sie wieder Morphium gekriegt, dann ist sie eingeschlafen. Und um 11.24 Uhr wird die Frau hellwach und schwätzt mit mir. Sagt sie, Schatz, für mich wird es Zeit zu gehen. Die Oma steht schon vor dem Bett, die wartet schon. Ach. Die will mich mitnehmen. Das sagte sie ganz klar. Ja. Und dann hat sie noch zu mir gesagt, mach bitte das Fenster auf, wenn es vorbei ist. Und ihren letzten Schnaufer, den werde ich nie vergessen. Nachdem, nachdem sie das gesagt hatte, wie lange hat sie da noch gelebt? 1 Minute. Und dann habe ich Fenster, habe ich sie auf Zeit gelegt. Ja. Vielmehr, ich habe erst mal einen Schreianfall, einen Heulanfall gekriegt. Dann guckt der Arzt zu dir rein, hat die Stunde, dann komme ich noch eine Stunde wieder. Du hast dann das Fenster aufgemacht, so wie sie es wollte. Ja, ja. Und da blieben 2 Personen an mir vorbei und zum Fenster raus. Wie? Dann liefen 2 Personen an dir vorbei zum Fenster hinaus? Ja. Die hast du so... Wie wenn 2 Personen an mir vorbei sind und zum Fenster hinaus. So Gefühl hattest du? Ja. Verstehe. Das war deine Frau und die Oma? Ja. Das war 2010. Das war 2010 und vor 3 Wochen wurde ich am Grab meiner Frau überfallen. Wie? Du wurdest am Grab deiner Frau überfallen? Ja, da war ich am Grab. Ich war erst auf der Bank, hab Geld geholt. Und dann, weil ich da über den Friedhof lauf immer, hab ich den kommt, geht bei deiner Frau vorbei, fetsch noch ein Gebet am Grab, hab die Augen geschlossen und habe schon Prügel in die Niere gekriegt. Du stehst mit geschlossenen Augen vor dem Grab deiner Frau und da schlägt dir einer in die Nieren. Ja. Warst du bewusstlos? 5 Minuten. Und der hatte dich wahrscheinlich beobachtet, dass du Geld geholt hast. Ja, wahrscheinlich. Nehme ich an. Ist heimlich hinter dir hergegangen und hat, wie viel Geld hat er geraubt? 300. 300 Euro. Ich wollte mal eine Katze einen dicker, hohen Kratzbaum kaufen. Und es war natürlich dann nicht mehr. Das war vor 3 Wochen. Das war vor 3 Wochen. Mit welchem Gefühl gehst du denn jetzt zum Grab? Oder danach dann? Du warst wahrscheinlich. Ich laufe ja am Stock. Ich habe mir geschworen, wenn mir irgendjemand was will, dann haue ich so den Stock auf die Rübe, dass er nicht mehr weiß, ob er Männle oder Weibli ist. Traust du dich denn jetzt überhaupt noch ans Grab zu gehen? Ich zöge es immer weiter raus. Ach, du warst seitdem nicht mehr da? Nein. Ah. Einmal war ich dort. Aber ich hatte dann ein beklemmendes Gefühl, weil für mich das Grab immer die Erde was Heiliges war. Bis dahin. Und ich habe nie gedacht, dass mir sowas passieren kann. Ich vermute mal, Michael, dass das auch niemals mehr passieren wird. Das liegt daran, dass du vorher auf der Bank warst und der der Verbrecher dich verfolgt hat. Wenn du einfach von zu Hause aus dahin gehst, ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich äußerst gering oder gleich null, dass das nochmal passiert. Ich würde an deiner Stelle, um auch die Angst zu brechen, jetzt, das Wochenende ist schönes Wetter, wieder hingehen und auch deinen Frieden wieder mit der Erde und mit dem Ort schließen. Also, da liegt da meine Frau drin. Da liegt deine Frau, genau. Deswegen ist es wichtig, dass du... Und ich muss halt die Blumen gießen. So. Und ich glaube, wenn du ein paar Mal hingegangen sein wirst, dann ist die Angst auch vorbei. Hast du den Anzeige gegen Unbekannt erstattet? Ja. Ja. Aber machen wir was, wenn sie keinen kriegen. Ja, ja. Und es gibt keine Zeugen. Ne? Nee. Michael, traurige und schlimme Geschichte, eine niederträchtige Geschichte, dass Menschen sowas machen. Sowas, ganz ich habe denkt, mir kann sowas nie passieren. Mhm. Ja, weil aber ich man war so schockt davor. Mhm. Aber man sollte gerade ältere Leute oder auch Leute, die etwa vielleicht eine leichte Behinderung haben, absolut aufpassen, wenn ihr Geld holt. Achtet darauf, dass euch keiner verfolgt. Geht schnell nach Hause, packt das Geld an euch heran und so weiter. Ja, es passieren so viele schlimme Sachen. Ganz gesund bin ich halt auch nicht mehr. Also Michael, ich habe ja nach dem Tod meiner Frau einen Herzinfarkt gehabt, ja. Weil ich es nämlich verkraftet habe und einen 3 mm großen Gehirntumor. Ja, und ich sage das ganz ehrlich, es war auch nicht leicht. Also ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir vor allen Dingen auch gute Gesundheit und gute Besserung. Und danke. Und wag den Schritt wieder auf den Friedhof. Ich glaube, das ist gut. Ich muss das Grab sowieso jetzt demnächst richten. Genau, mach das mal jetzt am Wochenende oder die nächste Woche und dann wird sich das auch wieder auflösen. Von Herzen, das hatte ich schon wieder. Von Herzen, von Herzen alles Gute, Michael. Danke, ja. Tschüss, ciao. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.31 Uhr. Ich möchte euch gerne unser Thema nächste Woche sagen. Das Thema nächste Woche heißt, da hätte Michael auch zu anrufen können, die Liebe und der Tod. Und ich möchte gerne nächste Woche mit Leuten sprechen, die zum Beispiel bis in den Tod hinein einen Menschen sehr, sehr geliebt haben, ihn begleitet haben, ihn gepflegt haben. Dann frage ich euch, kennt ihr vielleicht jemanden, der wegen einer zerbrochenen Liebe, eines zerbrochenen Herzens in den Tod gegangen ist? Oder vielleicht auch jemand, der aus Liebe getötet hat. Kennt ihr vielleicht jemanden oder habt ihr, einer von euch sogar, aus Liebe getötet und ihr wart im Gefängnis und habt eure Strafe abgesessen und erzählt uns davon? Ja, und wer von euch hat das Gefühl, dass die Liebe zwischen euch und eurem Partner tot ist, obwohl ihr zusammenlebt, aber vielleicht schon lange zusammenlebt, aber das Gefühl ist da, es ist tot, alles zwischen euch ist tot. Also, das Thema heißt die Liebe und der Tod. Und wenn ihr euch gerne dazu äußern wollt, dann macht das unter domian@wdr.de. Da könnt ihr euch anmelden oder gerne während der Sendung nächste Woche anrufen oder auch vor der Sendung. Das ist das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Jetzt geht es weiter mit der Freien Nacht, Freien Themensendung. Und hier ist Hannelore und Hannelore ist 59. Hallo Hannelore. Hallo Domian. Hannelore, weswegen hast du angerufen? Ja, mein Mann hat beide Beine ab und er sagt immer, er will sich das Leben nehmen, er will vom Balkon springen. Warum hat er beide Beine ab? Tja, Diabetes, Rauchen und ich sage immer, es hat angefangen, als unser Hund schwer gebissen wurde. Da hat er einen Herzinfarkt bekommen, aber er wusste das nicht. Wie lange liegt das zurück? Das liegt 15 Jahre müsste das zurückliegen. Ja. 14, 15 Jahre. Und das wusste er nicht, dass er einen Herzinfarkt bekommen hat? Nein, er ist weiter arbeiten gegangen und bekam dann Schmerzen auf der Brust. Mhm. Konnte dann auch nicht mehr laufen. Sogenannte Schaufensterkrankheit. Mhm. Und dann ging das nur immer rein, raus im Krankenhaus. Stents gesetzt, Bypässe gesetzt. Da fing die Krankheitsgeschichte an quasi. Ja, bestimmt 16 Operationen, die er hatte, immer wieder. Und dann wurde ihm das rechte Bein abgenommen. Wie weit wurde es abgenommen? Bis über dem Knie. Bis zum Knie, über dem Knie? Über dem Knie, ja. Und dann konnte er auch, wir wohnen dritte Obergeschoss, dann konnte er auch noch die Treppen runter, wenn auch ganz langsam. Mhm. Aber ich habe ihn überall mit hingenommen, habe ihn dann mit dem Rollstuhl gesetzt. Mhm. Sie sind dann einkaufen gefahren, zu den Ärzten gefahren. Mhm. Er war dann auch in so einem Programm drin gewesen. Da war der HbA1-Wert immer in Ordnung, Diabetes. Mhm. Also so 6, 6,7, 6,8, immer in Ordnung. Mhm, aber immer wieder ins Krankenhaus und immer wieder diese Bypässe. Mhm. Ich habe aufs Essen geachtet, habe Fett abgeschöpft und was man alles so machen kann. Ja. Ja. Wie kam es denn dann, dass das zweite Bein auch amputiert werden musste oder angefangen wurde zu amputieren? Das fing an unten am Zeh und ja, dann war nachher alles matschig. Ich hatte eine Zeit hinter mir, der hat gar nicht mehr geschlafen. Vor Schmerzen? Der saß nur noch nach vorne gebeugt, der war total verwirrt. Der ist mir eben ewig umgekippt, von aus dem Bett rausgekippt. Ich wusste gar nicht mehr, was ich machen sollte. Also das Gewebe ist schon abgestorben am Bein. Ja. Und da muss das Bein entfernt werden. Ja. Du sagst, heute hat er beide Beine verloren. Ja. Auch die Oberschenkel? Ja, also bis überm Knie. Er hat nur noch so Stummels. Kleine Stumpen. Wie, abgesehen von der Psyche jetzt, die du gerade angesprochen hast, wie geht es ihm denn körperlich? Er ist sehr aufgeschwemmt. Sehr aufgeschwemmt. Und brummelt nur noch, vor allen Dingen hier diese Psychopharmaka. Er bekommt da Tabletten, Mirtazapin und Lyrica und viele andere Tabletten. Er muss morgens 9, nachmittags 3, abends 8 einnehmen. Ach so je. Ja. Das heißt, er kriegt Psychopharmaka, die ihn etwas aufbauen sollen. Aber ja, aber er sagt, ob ich die Scheiße nehme oder nicht, ich springe trotzdem vom Balkon. Hat er auch Schmerzen? Ja, diese Phantomschmerzen. Die Phantomschmerzen. Wie ist es mit dem Diabetes zurzeit? Ist gut gewesen. Ist gut, die letzte Untersuchung war sehr gut. Und das Herz? Ja, wie gesagt, er hatte ja einen Herzinfarkt und hat auch immer Herzflimmern. Immer noch, heute? Ja. Das heißt, wie alt ist dein Mann eigentlich jetzt? Der wird dieses Jahr 70. 70. Das heißt, er ist sehr angeschlagen. Ja. Sehr. Ja. Seelisch sehr angeschlagen, aber körperlich eben auch sehr angeschlagen nach der Krankheitsgeschichte. Und der will nicht mehr leben. Ja. Und das sagt er dir ständig. Ja, und das ist, wenn ich habe Angst rauszugehen, wenn ich einkaufen gehe und ich höre einen Krankenwagen, dann denke ich, lieber Gott im Himmel, bloß nicht. Er könnte sich bei euch aus dem Fenster stürzen. Der würde seine ganze Kraft zusammennehmen und würde runterspringen. Der würde sich irgendwie auf den Toilettenstuhl hangeln und würde versuchen, irgendwie eine Lücke zu kriegen. Und das heißt, du gehst immer in Angst weg. Ja. Was sagst du ihm denn, wenn er immer den Wunsch des Todes äußert? Ich hab dich lieb, lass es sein. Ich kämpf doch um dich, ich versuch doch alles. Aber er hat keinen Mut mehr, keinen Lebensmut. Ja, wie gesagt, wir wohnen dritte Obergeschoss. Ich kriege ihn jetzt nicht mehr aus der Wohnung. Er ist so gerne mit mir einkaufen gefahren, die Sachen anzuschauen, Sonderangebote, durch den Park. Wir haben hier einen schönen Park. Mhm. Ich habe ihn dann geschoben und im Rollstuhl geschoben. Und wäre denn, ich weiß, wie kompliziert das ist, aber ich frage es trotzdem, wäre ein Umzug noch denkbar in eine Erdgeschosswohnung? Ja, da haben wir uns auch Gedanken gemacht. Aber es ist alles sehr, sehr teuer. Das ist teuer. Schwierig, etwas zu finden, was einem dann auch gefällt. Ja, genau, erstmal das. Und neue Möbel müssten auch sein. Ich sag mal, unsere Küche, die überlebt nicht. Und da sind einige Sachen. Und dann macht mein Mann sich aber Gedanken, wenn ich dann sterbe, kannst du die Wohnung behalten, weil ich dann nur von der Rente von meinem Mann leben werde. Ich verstehe. Das heißt, da sind große Bedenken. Ganz abgesehen von dem Stress, ich bin ja auf mich alleine gestellt, da ist kein anderer mehr. Es gibt keine Kinder. Ich habe einen Sohn, aber der hat vor 2 Jahren einen Schlaganfall, Hirnbluten bekommen. Und mit allem drum und dran, mit Aversie und rechte Seite gelähmt. Das heißt, der kann dir auch nicht helfen? Nein, und der hat jetzt auch noch Lymphdrüsenkrebs dabei bekommen. Der muss auch noch recht jung sein. Unser Sohn ist 43. Ach du lieber Gott. Das heißt, du hast einen schwerkranken Sohn und dein Mann ist so schwerkrank. Ja. Woher nimmst du die Kraft? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Und wenn du noch überlegst, Pflegestufe 2, abgelehnt. Abgelehnt. Abgelehnt. Ja, da packst du dich am Kopf. Aber wirklich. Ich weiß nicht, wo ich die Kraft habe. Hast du denn irgendwo mal so eine kleine Nische, wo du dich mal ausruhen kannst? Nein. Du bist permanent mit deinem Mann beschäftigt, ja. Gehst mal schnell raus einkaufen, hast aber dann schon Angst, dass was passiert sein könnte. Ja. Gibt es denn mal Besuch von irgendeinem netten Menschen? Oh, nein. Ihr seid nur mit dem Leid beschäftigt. Ja. Ja. Das ist schwierig, Hannelore, das ist wirklich schwierig. Und wenn er jetzt, du sagst, er kriegt Psychopharmaka und selbst die helfen ihm nicht, sich ein bisschen, dass er in eine bessere Stimmung kommt. Nein, das funktioniert auch nicht. Nein, der geht manchmal hoch wie so ein Happy-Männchen. Er hatte früher ein anderes Psychopharmaka, Amineurin, und da kam er eigentlich sehr gut mit zurecht. Und die haben sie ihm einfach weggenommen damals und haben gesagt, es könnte wahrscheinlich sein, seine Verwirrtheit, dass das daherkommt. Und ich habe immer gesagt, nein, das muss irgendwas am Kopf sein, da kommt irgendwie die Durchblutung nicht. Ja, und dann haben sie nachher festgestellt, dass er immer gefallen, er war ja immer aus dem Bett gefallen, auch im Krankenhaus aus dem Bett gefallen, dass er Hämatome im Kopf hatte. Ach so. Und da musste er noch in Recklinghausen operiert werden. Haben sie ihm 3 Bohrlöcher gemacht und operiert. Mein Gott, das müssen manche Menschen aushalten. Ja. Und wie ungerecht ist das Schicksal. Ja. Mein Gott. Aber darauf zurückzukommen, das heißt, dieses Psychopharmaka, was er vorher genommen hat, das hat ihm besser geholfen als... Dann red doch mal mit eurem Arzt. Habt ihr denn einen guten Hausarzt? Ja, das heißt dann immer, suchen Sie sich einen Neurologen Ihres Vertrauens. Und ich habe heute angerufen bei einem Neurologen. Da habe ich eine Wartezeit bis Juni. Juni. Das ist das Dilemma und das Desaster. Also als Laie von meinem gesunden Menschenverstand würde ich auch sagen, dann muss die Medikamentierung der Psychopillen verändert werden. Ja, Und wenn ihr gute Erfahrungen mit der anderen gemacht habt, dann nimmt man die halt wieder. Ja. Bei so einem kranken Menschen würde ich doch gar nicht lange zögern. Ja. Wenn es nicht funktioniert, na, dann lässt man sie wieder sein. Das verstehe ich aber auch nicht von dem Hausarzt. Könnte der Hausarzt doch in die Hand nehmen auch. Da muss man. Aber das ist versuche alles. Mhm. Es tut mir so leid, ich weiß gar nicht, wie ich dir helfen kann, Hannelore. Einmal dir auch, weil du brauchst irgendwie auch ein bisschen Stütze und dass du nicht auch noch krank wirst. Ja, mich hatten sie auch schon in der Notaufnahme, weil sie dachten, ich hätte einen Schlaganfall, aber das war alles der Blutdruck geht hoch und dann die ganzen Verspannungen im Körper. Und was wir auf jeden Fall jetzt mal machen, du wirst gleich nochmal, das biete ich sehr gerne an und ich rate es dir auch, dass du mit Magdalena, meiner Psychologin, mal sprichst. Gerne. Einmal auch nochmal wegen der Medikamentierung und aber auch wegen dir. Vielleicht hat sie noch eine Idee, dass du ein bisschen unterstützt wirst. Ja, gerne. Denn mir scheint so von fern, dass man deinem Mann nur mit neuen Psychopillen helfen kann. Denke ich auch. Damit er so ein bisschen in bessere Stimmung kommt und zuversichtlicher wird. Und, an was hat er denn überhaupt noch so einen Tick Lebensfreude? Gar nicht. Wie gesagt, ich kriege ihn ja nicht raus. Das ist ja schweineteuer. 50 Euro kostet das rauf und runter tragen. Das kann man ja gar nicht bezahlen. So mit Essen kochen geht auch nicht groß, weil du musst ja aufpassen, dass er nicht... Richtig, er isst gerne, aber ich muss aufpassen, dass er nicht zu fett ist. Wie gesagt, ich koche dann abends vor und schöpfe dann das ganze Fett immer ab. Und dann sucht er sich so in seinen Zeitschriften, die ich ihm dann gebe, weil sie zusammen Kreuzworträtsel machen. Dann sage ich immer, frag mich mal. Und dann machen wir zusammen Kreuzworträtsel, damit das Gehirn ein bisschen Arbeit hat. Und dann sucht er sich so Kochrezepte raus und sagt, guck mal hier, das hört sich gut an. Ich sag, gut, dann kochen wir das und... Gott sei Dank macht er das noch. Das zeigt ja noch, dass er noch so ein bisschen am Leben teilhat. Ne? Ja. So, lieber Hallo, jetzt bitte ich dich aufzulegen. Da wirst du von der Magdalena zurückgerufen und ich hoffe, dass sie dir schon doch noch ein paar wegweisende Sachen sagen kann. Schön. Halt durch, viel Kraft, alles Gute. Ich bedanke mich. Du machst das alles richtig, das finde ich sehr toll. Und ich habe großen Respekt vor deiner Leistung, vor deiner Lebensleistung. Danke dir. Sehr. Alles Gute von Herzen. Dir auch, Domian. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Hier ist Iris. Guten Morgen, Iris. Ja, guten Morgen, Domian. Du bist 55. Ja, genau. Deswegen hast du angerufen. Ich rufe an, also erstmal möchte ich Hannelore viel Kraft wünschen. Sehr nett von dir, sehr nett. Und dann rufe ich an wegen Monika eben, die einen Magenbypass haben möchte. Ja. Und zwar folgendes, ich habe selber einen Magenbypass. Seit wann? 6. November genau 2008. Ah ja. Mhm. Und ich war mal 247 Kilo schwer. Boah, 247 Kilo? Genau. Das ist ja krass. Ja. Und wie groß warst du oder bist du? Ich bin es noch, ich bin 1,80 groß. Ja, aber 247 Kilo. Ja, und ich habe also gut 110, 115 Kilo abgenommen. Mhm. Bin jetzt ein Mensch, der mitten im Leben steht. Mir geht es richtig gut. Ja. Es kostete natürlich Kraft. Es kostet mich heute noch Kraft. Ich muss sehr auf mein Essen aufpassen, was ich auch tue. Man darf nicht viel essen, man muss ja kauen und solche Dinge, ne? Ganz genau. Ja. Und zum Beispiel gestern Abend habe ich nicht gekaut und dann ist es sehr böse, dann bekommt man Schmerzen. Mhm. Aber das ist ja gewollt, ne? Wir sollen ja erzogen werden. Mhm. Aber ich möchte ihr nur Mut machen, weil es ist mit dem Leben vorher nicht zu vergleichen. Es ist einfach, wie soll ich das beschreiben? Ich habe früher nur auf der Couch gesessen. Mhm. Ich habe zwei Plätze der Couch in Anspruch genommen. Mhm. Mhm. Habe im Sitzen geputzt. Mhm. Ich habe meine Hygiene nicht so voll richten können wie heute. Und ich kann heute alles. Ich laufe, ich gehe einkaufen, ich treibe Sport. Ich mache zum Beispiel Pilates, ich mache Gerätetraining und alles. Ich möchte mal einhaken, du hast gerade so ein Stichwort gesagt. Ich konnte selbst meine Hygiene nicht richtig verrichten bei 240 Kilo, ne? 47, ja. 47 Kilo. Was bedeutet das? Konntest du dich nicht richtig waschen und auf der Toilette dich nicht richtig säubern? Ja, das Zweite, auf der Toilette nicht richtig säubern, das ist ein Riesenproblem, weil die Arme zu kurz waren. Ach so. Das ist, das ging einfach nicht. Das funktionierte nicht. Wie hast du das denn dann geregelt? Dass ich dann zur Toilette gegangen bin, wenn mein Mann zu Hause war. Und der hat dir geholfen, ne? Ja. Was ja auch eher ein bisschen peinlich ist, ne? Oder? Ja. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Abgesehen davon, was ja schon sehr schlimm genug ist, was war noch sehr schlimm für dich in dieser extrem schweren Zeit? Also schwer im Sinne von, dass du so körperlich so schwer warst. Ich würde fast sagen, alles. Es war, wenn ich das mit heute vergleiche, ich habe mich zwar nicht unglücklich gefühlt, aber ich war eingesperrt in meinen eigenen vier Wänden. Ich habe das versucht zu kompensieren mit ich habe nochmal Abitur gemacht, ich habe nochmal eine Ausbildung gemacht. Das habe ich wohl noch gemacht, aber... Wie, hast du noch Abitur gemacht, obwohl du so übergewichtig warst? Ja. Und du konntest aber kaum raus. Ich habe das ging damals noch per Telekolleg. Ach so, ja genau, das gab es früher. Stimmt, ja, per Telekolleg. Es war 2002, habe ich Abi gemacht und das war das letzte Mal hier in Nordrhein-Westfalen, dass man das konnte. Das ging. Das heißt, du hast hauptsächlich in der Wohnung gelebt und gesessen. Bis auf, ich bin ehrenamtlich politisch aktiv. Mhm. Und die Sachen habe ich auch noch gemacht. Also ich habe Infostände noch gemacht. Ich war, nur wenn ich Infostände gemacht habe, habe ich anschließend 3 Stunden geschlafen, weil ich wirklich nach den 2 Stunden Infostand tot kaputt war. Und heute mache ich das Infostand, setz mich hin, trinke eine Tasse Kaffee, bin ich wieder fit. Kamst du denn damals überhaupt alleine in und aus dem Bett wieder raus? Ja. Das ging. Da bin ich noch ganz stolz drauf, ja. Da bin ich richtig stolz drauf. Das konnte ich. Ich bin auch kerngesund, was bei so extrem Übergewichtigen sehr selten ist. Die haben meistens Zucker, die haben irgendwelche Hypertonie oder ähnliches. Mhm. Und das habe ich nicht. Ich bin also wirklich richtig gesund. Du konntest ja damals auch gar nicht Bus fahren oder fliegen. Nein. Oder, das ging alles nicht. Nein. Ich kann es mir gar nicht so richtig vorstellen. Aber wenn ich so anfange, darüber nachzudenken, seh ich dich wirklich gefesselt sitzen in dieser Wohnung. Hauptsächlich. Ja. Ja, im Haus. Also es ist im Haus, ja. Ist das Einzige, was ich bin. Ich bin morgens halt die Treppe runter ins Wohnzimmer, habe mich aufs Wohnzimmer gesetzt oder habe die Sachen, ja, mehr oder weniger koordiniert, selber gemacht auch nicht. Mhm. Allerdings habe ich geputzt, ich habe gekocht, ich habe mich vorm Herd gesetzt. Aber du hast im Sitzen geputzt, hast du gerade gesagt. Ja, genau, im Sitzen. Ich habe mich auf den Stuhl gesetzt, dann mit dem Wischmopp und habe dann den Boden geputzt. Das ist ja verrückt. Das ist ja und verrückt. Bin dann immer so rumgerobbt mit dem Stuhl. Mhm. Und ich habe auch im Sitzen gekocht. Ich habe also mir die ganzen Sachen an den Herd gestellt, die man benötigt. Ja. habe die vorbereitet im Sitzen vorher und dann habe ich gekocht. Ich habe also meinen Haushalt gänzlich selber gemacht. Wie viele Jahre ging das insgesamt so? Ja, das habe ich gerade schon überlegt. Also ich glaube 5 bis 10 Jahre. Ich war noch nie dünn, aber diese extreme Dicke waren 5 bis 10 Jahre. Kannst du im Nachhinein rekonstruieren und erklären, warum du so extrem dick geworden bist? Ja, weil ich versucht habe, ein Leben zu kompensieren, wo ich nicht gegen angekommen bin. Was heißt das? Das heißt, meine Eltern sind ins Haus gezogen, die haben also aufgestockt und sind hier reingezogen. Mhm. Und dieser Druck, der von oben kam, den habe ich nicht kompensiert gekriegt. Ich habe also zwischen meinen Kindern und meinen Eltern vermittelt und das habe ich nicht mehr geschafft. Und dann kam das Frustessen. Ja, immer mehr und immer mehr und immer mehr und mehr. Jetzt wiegst du aktuell heute, hast du dich heute schon gewogen? Nein, ich wiege mich nicht mehr jeden Tag. Ach so, aber so. Wie? Also ich wiege das letzte Mal, das ist jetzt 2 Wochen her, 133 Kilo. 133 Kilo, 1,80 Meter. Ja. Vor allen Dingen im Vergleich zu vorher bist du rank und schlank jetzt. Ich bin eine schicke Frau geworden. Ich bin eine richtig schicke Frau geworden. Ich habe 2 Bilder vom Wahlkampf jetzt, von vor 5 Jahren und von jetzt aktuell nebeneinander gelegt. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Man merkt es auch in deiner Stimme, wie glücklich du bist. Bin ich auch. Ja, das ist. Ich bin richtig glücklich und ich finde mich jetzt erstmal im Leben schön. Und das macht der Monika Mut, sowas ich zu hören. Ich hoffe es, ich hoffe es. Deswegen bin ich extra, ich muss morgen früh um 9 Uhr sporteln. Deswegen bin ich extra aufgestanden, anzurufen, weil ich gedacht habe, die Frau braucht Mut. Es ist einfach so ein schönes Leben. Ja, das glaube ich. Das ist Wahnsinn. Ich habe zwar Hautfetzen hängen, weil da ist ja noch leere Sachen, aber es ist ein wunderbares Leben. Willst du die Hautfetzen irgendwann wegoperieren lassen? Bin ich mir noch nicht schlüssig, weil das sind ganz, ganz große Operationen. Ja. Und ich bin ja auch keine 20 mehr, also das weiß ich nicht. Ich kann sie ertragen. Ich lebe mit und kann sie ertragen. Ich erschrecke mich nur immer. Ich merke es eigentlich dann, wenn ich draußen bin und habe irgendwie ein kurzärmeliges T-Shirt an und die Leute gegenüber gucken mich einfach komisch an. Und dann denke ich, ach, das war an den Armen. Ich habe Flügel. Ach so, das hängt an den Armen runter. Ja, an den Armen, auch an den Unterarmen, an den Beinen. Und gut, das kannst du ja irgendwann entscheiden, wie du es für richtig hältst. Genau, und das werde ich auch irgendwann tun. Da besteht kein Druck. Nein. Liebe Ilse, vielen, vielen Dank, dass du angerufen hast. Du hast Mut gemacht für Monika und sicher für andere betroffene Menschen, die in einer solchen Lage sind, ganz genauso. Ich hoffe es. Alles Gute weiterhin. Dankeschön, dir auch. Ne? Tschüss, dankeschön. Jo, tschüss. Ciao. Und hier ist Uwe. Uwe ist 51. Guten Morgen, Uwe. Morgen, Domian. Hallo, Uwe. Um was geht's? Ja, bei mir geht's um meine Internetbeziehung. Internetbeziehung? Ja, ich habe vor circa 6 Wochen eine Frau im Internet kennengelernt. Wir haben geschrieben und so näher kennengelernt. Ja, aber nur über Internet näher kennengelernt? Oder schon getroffen? Ich habe mich auch schon mit ihr getroffen. Ah. Ja. Mhm. Und, ja, was soll ich sagen? Sie hat sich in mich verliebt, hat sie gesagt. Sie hat sich in dich verliebt und hast du dich auch in sie verliebt? Ein bisschen, ja. Ein bisschen? Ein bisschen. Als du sie gesehen hast, das ist ja immer der entscheidende Moment, wenn man real einen Menschen sieht. Was hast du denn da empfunden? Das ist eine attraktive Frau. Ich meine, ich kannte sie ja jetzt so noch nicht weiter, bloß vom Schreiben her. Ne? Mhm. Was ja schreiben und Realität sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Absolut, absolut. Also sie hat dir gefallen? Sie hat mir schon gefallen, ja. Ja. Also, wie gesagt, wir wollten uns ja nochmal wieder treffen. Ja. Das war eigentlich fürs nächste Wochenende geplant. Ja. Ja, und zwischenzeitlich haben wir auch telefoniert. Mhm. Ja, und heute Abend mal wieder telefoniert. Mhm. Sie hatte das Telefon auf laut stehen. Und auf einmal hörte ich bloß eine Stimme im Hintergrund. Ja, Schatz, ich bin jetzt zu Hause. Ach. Und danach hat sie aufgelegt. Ach du. Wahrscheinlich, weil ihr Freund, Mann, ich weiß es ja nicht, das nicht mitkriegen sollte. Ne? Ich verstehe. Und die hat vielleicht auch kapiert, dass du das gehört hast. Ja, sie hat es bestimmt mitbekommen, ja. Und danach hast du nicht nochmal mit ihr versucht, Kontakt aufzunehmen? Doch, ich hatte versucht anzurufen. Mhm. Ist sie nicht mehr ans Telefon gegangen. Mhm. Und dann so, ja, eine Stunde später ungefähr kam der SMS, ja, es tut ihr leid, sie hätte es mir dann doch sagen sollen, dass sie einen Freund hat. Und ja, also, ja, und ich war aber richtig voll von den Socken erstmal. Das kann ich mir vorstellen. Ich könnte das gar nicht verstehen. Das die, hat einmal, die hat dich 6 Wochen belogen? Ja, sie hat mich 6 Wochen belogen, kann man so sagen. Wurde denn darüber gesprochen? Hast du einen Freund? Hast du eine Freundin? Wurde darüber offen? Ja. Und sie hat gesagt, nein, ich habe keinen Freund. Das hat sie ganz klar verneint, ja. Also ganz klar gelogen. Ja. Das ist nicht schön. Nee. Aber machen Leute das? So, jetzt hat sie dir die SMS geschrieben und hat quasi jetzt das zugegeben. Es bleibt ihr gar nichts anderes übrig. Wie ging es denn in der SMS weiter? Möchte sie mit dir auch in Zukunft Kontakt haben? Das hat sie so nicht weiter geschrieben. Sie hat sich da praktisch bloß entschuldigt, in Anführungsstrichen, dass sie da einen Freund hat und dass es ihr leid tut. Und ja, das ist halt irgendwie laufend so ungefähr, ne? Dass ich das da mitgekriegt habe. Ich meine. So, jetzt du. Willst du mit dieser Frau noch irgendwie nochmal weiter in Kontakt kommen oder reicht's dir? Nein, nein. Nein. Auf gar keinen Fall. Weil, wenn einmal das Vertrauen missbraucht wurde, dann kann man kein neues aufbauen. Mhm. Also ich kann das jetzt natürlich. Ihr hattet euch einmal getroffen, ne? Ja. Ist da schon was gelaufen zwischen euch beiden? Nein. Nein. Also, da kann man ja sagen, das ist vielleicht auch alles noch nicht so ganz schlimm, weil es noch relativ frisch ist. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Dann kann man es eher wegstecken. Das kann man gerade noch so wegstecken. So gerade eben noch. Was, wenn das jetzt noch länger gewesen wäre, also wenn der Freund heute Abend nicht gekommen wäre. Genau, sei froh, dass es so gekommen ist, umso mehr, wenn es jetzt so heute Abend nicht gekommen wäre, umso schwieriger wäre es für dich geworden. Ja, genau. Ja. Ich weiß nicht, wie es ihr dabei geht, aber ich denke mal, sie hat aber wirklich keine Skrupel gehabt. Sie ist da absichtlich zweigleisig gefahren. Hast du ihr denn jetzt eine klare Rückmeldung gegeben, Mädel, das war's und tschüss? Ja, habe ich. Und hat sie darauf nochmal reagiert? Darauf kommt keine Antwort mehr. Okay. Ich finde, Uwe, du solltest bei deiner Haltung bleiben. Ist eine kleine Niederlage, aber es ist noch so haarscharf zu verschmerzen und das war's jetzt. Ja. Auf zu neuen Ufern. Und sei vorsichtig. Ja, erstmal noch nicht. Ich bin erstmal geheilt. Ja, genau, wacht erstmal ein bisschen ab. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück für alles Weitere. Danke, Domian. Tschüss, Uwe, ciao. Tschüss. Tschüss. So, jetzt haben wir hier noch Sigrid. Sigrid ist 78. Guten Morgen, Sigrid. Guten Morgen, lieber Domian. Liebe Sigrid. Ja. Ganz vorweg schnell noch. Ich habe mal vor 4 Jahren mit dir gesprochen. Ja. Damals zu dem Thema Sehnsucht. Und ich hatte das die große Sehnsucht nach meinem mit 9 Jahren verlassenen Haus in Oberschlesien. Mhm. Damals mussten wir flüchten. Mhm. Und da hatte ich dir erzählt, dass ich so unheimlich gern da nochmal hin möchte. Ja. War ein wildartiges. Genau, ja. Ich erinnere mich auch daran, weil ich dir von meinem Vater auch erzählt habe, der nie dahin wollte. Und das war das Ausschlaggebende. Mhm. Du hast dann gesagt, wenn du es getan hast, dann ruf mich wieder an. Und du warst da. Und ich habe dann danach gedacht, sein Vater war ganz bestimmt auch ein kluger Mensch. Wenn er das 2-mal gesagt hat von seinem Vater, dann hat das was zu bedeuten. Und da habe ich mich danach gerichtet, was dein Vater getan hat. Und bin doch nicht gefahren. Ach. Und da hast du mich bestimmt vor einer großen Enttäuschung bewahrt. Und dafür möchte ich dir ganz herzlich danken. Das habe ich dann nur indirekt gemacht, indem ich dir das erzählt habe. Ja, ja. Weil das war ja deine freie Entscheidung. Aber mich hat das so beeindruckt von meinem Vater, dass er immer gesagt hat, nein, das zerreißt mir das Herz, wenn ich das sehe. Ja, und das habe ich früher immer befürchtet gehabt und habe gedacht, ach, dann weine ich und weine ich und habe es immer vor mir hergeschoben. Mhm. Und als ich dann so auf die 75 zuging, da da hatte ich doch das Gefühl, ich hätte es doch noch machen müssen. Aber nach dem Gespräch, und dafür bin ich dir sehr dankbar, dass du das zweimal gesagt hast. Ich habe dann nochmal versucht anzurufen, ja. Aber das hat dann nicht mehr geklappt. Aber jetzt hat es geklappt und du hast es hier erzählt. Und ich freue mich, dass das so für dich dann für dich eine gute Entscheidung geworden ist, dass du nicht fährst. Ja, auf jeden Fall. Jetzt muss ich Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Aber schön, dass du es mir noch hast erzählen können. Ja, alles. Ich wollte eigentlich was von was ganz anderem dir berichten. Siege, aber die Sendung ist rum, ich muss leider Schluss machen. Ja, da muss ich das nochmal. Genau, versuchen wir es nochmal ein andermal. Tschüss. Ja, ciao. Tschüss. In der Technik heute nach Dennis Eickmeier. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag, dann wieder mit einer freien Themennacht. Und genießt, sofern ihr es könnt, genießt den Frühling und die Frühlingstage. Bis Montag. Tschüss.